Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Podcast UFO. Folge 82 sind wir mittlerweile schon. Präsentiert wird das Ganze heute von Coca-Cola Eat Fresh. Gegenüber von mir sitzt Florentin Will. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu dieser neuen Folge fantastischen Podcast UFO. Wir heben ab. Das haben wir nämlich jedes Mal vergessen, dass wir am Anfang abheben. Ja. Nee, landen. Ach stimmt, jetzt landen wir erstmal. Eine Menge ist passiert in der letzten Woche. Wir haben jetzt eine Weile nicht aufgenommen. Wir haben uns ein bisschen erholt, ein bisschen entspannt. Wir sind ein bisschen angekommen. Wir haben die Weihnachtstage so ein bisschen in unser Leben einziehen lassen. Stefan, Stichwort Behaglichkeit. Hashtag Behaglichkeit. Ja, Hashtag der Woche. Hashtag Behaglichkeit. Behaglichkeit, meine Damen und Herren. Der Hashtag der Woche. Behaglichkeit. Stefan ist im Behaglichkeitsmodus, das merkt man vor allem daran, dass er sich diese Wollmütze aufgesetzt hat. Stefan ist ja ein ganz anderer. Stefan, wenn man ihn sieht, man merkt natürlich, Stefan ist natürlich der klassische Pinsel, ne? Lang, awkward, holzig, starr, ein bisschen steif und natürlich die Haare, die ihm natürlich dieses gewisse Etwas geben, ja. Die einen gewissen Abrundungseffekt haben. Und wenn da jetzt die Mütze drauf sitzt, es ist ein anderer Effekt einfach. Ich habe mir eine Bommelmütze. Und ich finde, das Wort Bommelmütze beschreibt wie kein anderes Wort das, was es eigentlich ist. Ja. Bommelmütze. Aber dieses, ist Bommel denn wirklich... Dieses tollpatschige Bommel. Aber Bommel ist auch so ein Wort, das sich einfach eingeprägt hat durch Benutzung, oder? Da ist doch nicht irgendwann ein Schneidermeister, der die Idee hatte, hat gesagt, oh, das ist ja nicht Bommel, sondern es wird schon irgendwie so ein Rüschenklötz oder sowas haben. Man sagt auch wie so Dödel oder der Fritz und dadurch hat sich das so ein bisschen etabliert. Ja, eine Uhr tickt. Die tickt ja auch. Das hat ja auch irgendwie sowas mit so einem gewissen... Also es macht ja ungefähr das nach, wonach es klingt. Verstehst du? Ah, du meinst Onomatopoesie? Onomatopoesie, richtig. Krachen. Und Bommel macht ja auch so ein bisschen. Das Bommel bummelt halt so vor sich hin. Ja. Wenn man kein Wort anfällt, würde man auch sagen, das ist dann Bömmelchen, Bummelchen. Ja, Bömmel, ja. Es bommelt schon so ein bisschen vor bömmelt sich hin. Das ist ein Däungel. Hatte Hitler auch mal so einen Tag, wo er einfach so eine Bommelmütze aufhatte? Und dann ist er so lang gelaufen. Er war ja nicht so groß. Ist dann so lang gelaufen, irgendwie so oben zu seinem Obersalzberg. Und dann ist die Bommelmütze halt so ein bisschen. Ja, was, er hat wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, dass das die Autorität so ein bisschen untergräbt. Warum? Gerade wenn man den Kopf schüttelt, einfach so dieser Bommel hinten dran. Das hat doch noch was viel Subtileres, einen viel tieferen Charakter, wenn so ein Mann eine Bommelmütze aufhat. Ich weiß nicht, schon so ein bisschen. Und hat sie überlebt? Nein. Nein. Es kommt anders rüber, wenn hinten so ein Bommel hinten dran ist. Ja. Es ist einfach ein anderer Effekt. Das machen ja Ärzte manchmal, dass sie zu Weihnachten so eine Nikolausmütze tragen oder so. Ja, oder ein Halloween. Ich glaub, das wurde relativ schnell wieder untergraben, wenn da so eine Klingel dran ist und man so reinkommt, klingeln alle so, yeah, und er so nur so Krebs und oh. Ja, oder ein Halloween, so einem großen Karzinom-Outfit oder so. Ja, ist auch schlecht. Eine große Niere. Eine große Niere mit großen Augen. Ja, sie haben leider Krebs. Und dann geht er raus, aber bleibt an der Tür hängen. Florentin. Ja. Was geht bei dir im Moment vor? Es wird ein bisschen kälter draußen. Für mich ist es ein bisschen zu kalt. Ah, oh, es ist kalt draußen geworden. Aber du hast trockene Haut, oder? Mach direkt die Haut kaputt. Ich habe trockene Haut. Ich weiß nicht, warum du dich so für meine Haut interessierst. Jeden Tag starrt Stefan irgendwie auf meine Haut und kontrolliert, Haut ob nicht irgendwas. In dem Gesicht ist die Haut so ein bisschen rau. Aber dann auf den Händen rau, geht's, ne? Hände, Handhaut? Ist gut, Handhaut? Ja, das ist ein längeres Thema jetzt. Ellenbogenhaut? Habe ich nie verstanden, warum Leute sich die Ellenbogenbögen einjucken. Ellenbögen einjucken. Manchmal jucken die. Nee, bei mir gar nicht. Ich glaube, Ellbogen ist das Körperteil, mit dem ich am wenigsten anfangen kann, zu dem ich am wenigsten Bezug habe. So, das ist so per Definition so von einem abgewandt. Ja. Man kommt nicht ran irgendwie und es ist auch so ein, was ist das? Also das ist ja zwei das Knochen, Knie. Die sich irgendwie... Ich nenne es das Armknie. Ja, das Knie des Armes. Aber es ist für mich nicht wirklich greifbar, was das wirklich sein soll. Und ich will damit auch gar nichts zu tun haben. Es ist wortwörtlich nicht greifbar. Ja. Nee, ist nichts für mich. Wir haben, man muss sich als Marketingfirma ja heute auch viel einfallen lassen. Alle Werbeflächen sind belegt. Ne? Du kannst es irgendwie an der Wand klebt das Plakat. Ah, ich verstehe, wo du hin bist. Im Radio die Werbung, über Ohren kommt die Radio rein, auf deinem Handy ist Werbung. Man muss sich als Werbefirma so ein bisschen überlegen, wo bringe ich meine Werbebotschaft noch unter? Welcher Kanal ist noch offen? Herr Will, ich habe da eine Idee für eine neue Werbung. Ja, gerne, vielen Dank. Ellenbögen. Ja. Wie wäre es, wenn wir einfach, weil die sieht man nicht so, die sieht man selber nicht. Sie haben leider nicht so eine große Visibilität. Wenn man hinter Leuten geht, in einer Fußgängerzone zum Beispiel, im Sommer, im Hochsommer, und dann wackeln die Ellenbogen von einem Ort zum anderen. Und da könnte man dann auch mal irgendwie so groß draufschreiben, Kaufhof. Ja. Einfach über den Ellenbogen, Kaufhof so. Und dann geht man und sieht man dann jemanden, wo Kaufhof auf dem Ellenbogen steht. Da hat man schon Bock irgendwie. Auch, warum sind die, ich finde die Rückseiten von T-Shirts, die sollten mal, da sollte dann groß S. Oliver draufstehen oder so. Vorne ist so mittlerweile völlig, da guckt man nicht mehr hin. Ja, wahrscheinlich, weil du es direkt mit dem Gesicht vergleichen kannst. Von hinten weißt du ja nicht, welche Person es ist. Aber tatsächlich, Ich hab heute einen Werbeversuch an mich herangetragen bekommen, der mich sehr fasziniert hat. Und zwar kann man, wenn man eine Facebook-Seite hat, also nicht nur ein Account, sondern eine Seite, die andere Leute liken können, wie zum Beispiel, wenn man eine Band hat, die mal bei X-Faktor war oder sowas in der Ecke, dann kann man sich eine Like-Seite bauen. Und da können andere Leute Änderungsvorschläge einreichen. Also wenn du irgendwie so ein Header-Bild hast, dann können die Leute sagen so, das ist scheiße. Nimm doch ein anderes. Und da habe ich zum Beispiel heute auch, hat jemand, die Webseite von unserer Seite, ne, podcast-ufo.fail, hat irgendjemandem nicht gefallen und da habe ich heute die Meldung bekommen, oh, jemand hat einen Änderungsvorschlag für unsere Webseite. Was war der Vorschlag? Und der Vorschlag war, dass wir doch unsere Webseite ändern sollen zu orgen.de. Und das war deren Art, Werbung zu machen für die Seite. Einfach das an Facebook-Seiten. Aber kann man dann aus Versehen draufklicken, besitzt dann die Seite orgen.de? Ja, dann, das kann gut sein. Man klickt da auf. Ist mit einem riesen Urheberrechtsstreit drin. Ja, nee, aber man klickt da auf Bestätigen und dann steht da plötzlich, oh, die offizielle Website ist orgen.de. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz geile Idee. Ich glaube, irgend so ein Social-Media-Praktikant hat da lange geschwitzt und sich überlegt, was kann man noch machen? Aber man kann ja auch, bei Facebook kannst du ja auch Dinge erfragen. Wenn du bei Leuten nicht genau weißt, was bestimmte Informationen, die nicht ausgefüllt haben im Profil sind, kann man denen eine Anfrage schicken mit einem Klick. Und da habe ich auch mal so Anfragen bekommen, so, was ist meine Adresse von Leuten, mit denen ich nichts zu tun habe. Ich finde es so seltsam, habe es weggeklickt, aber wenn diese Personen mich echt angeschrieben hätten und gefragt haben, hör mal, Stefan, was ist eigentlich deine Adresse, fände ich das so gruselig. Ja. Aber darüber geht's. Man ignoriert das so ein bisschen. Ey, ich wollte schon so oft bei Beziehungsstatus natürlich, man stalkt irgendjemanden, den man auf dem Weihnachtsmarkt gesehen hat und irgendwie gerade in seine Käsewurst gebissen hat. Und dann denkt man sich, stalkt man die auf Facebook, dann sieht man die und dann Relationship-Status offen, nicht benannt und dann ask. Ja? Und dann denkt man sich auch so, das ist die womöglich unsubtilste Art, auf jemanden zuzugehen. Ja, irgendwie auch nicht. Bist du Single oder unsubtiler wäre es, die anzuschreiben. Ich finde, so ist es noch so ein bisschen subtiler. Auch eine ganz seltsame, aber es ist so ganz technisch. Also. Ja, es ist ganz technisch. Ja. Ich finde das ganz faszinierend. Aber man fragt dann nicht nur Beziehungsstatus, sondern noch so ein paar Alibi-Fragen. So, hey, was ist dein Lieblingsfilm? Auf welche Konzerte gehst du? Noch hast du einen Freund? Und was ist so dein Tier-Sternzeichen? Und so, man fragt dann so ein paar andere Sachen. Ja, oder einfach nur, also eigentlich ist es ein großes, in 1-0, 1 und Nullen verpackt ist, Frage, ob sie Interesse an einem hat. Ja, im Grunde 1-1, schon. 1-1-0-0-1-0-1-0-0. Ja, aber ich dachte mir auch mal ganz lange, wo man auch beim Turmspringen und so, das fand ich ganz interessant, wo wir gerade bei Werbung waren, wo die dann auf ihrem Körper halt Werbung hatten. Echt? So mit Tattoo oder was? Ja, beim TV Total Turmspringen hatten die halt auf ihrem Körper verschiedene Tattoos und so. Ach was. Und haben Werbung für AIDA und sowas gemacht. Und dann dachte ich mir, Tattooentfernung.de. Ja. Und dann dachte ich mir, was? Da setzt die Messlatte für Werbung komplett in andere Sphären. Und dann dachte ich mir, warum nicht im Zoo auf Schildkröten zum Beispiel? Auf Schildkröten? Einfach so Obi. Ja. Auf eine Schildkröte, weil die laufen nicht so langsam. Die haben diesen großen, runden Panzer, wo man einfach so groß Kaufland oder so drauf machen könnte. Netto. Und dann laufen die einfach da rum. Man denkt die ganze Zeit, heute Abend habe ich noch was vor, ich muss noch einkaufen gehen. Wo gehe ich hin? Netto natürlich. Oder diese Dinosaurier damals, die mit diesem großen Kamm. Perfekt. Die sehen aus wie so Kundenfänger in Fußgängerzonen. Ja, ja. Oder wie diese Wagen, die manchmal rumfahren, wo Werbung hinten draufsteht. Oder so ein Schild. Das wäre die perfekte Werbefläche gewesen für andere Dinosaurier. Was ist los mit diesen Wagen, wo nur so ein Werbeschild hinten draufsteht? Fahren die, ist es ein Privatwagen? Die fahren in der Stadt rum. Ja, aber die fahren einfach nur dumm durch die Gegend, oder was? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Der Job von dem Typen ist es, den ganzen Tag wirre durch die Stadt zu fahren. Nee, ich glaube nicht wirre. Und dann neben fetten Leuten stehen zu bleiben mit der Snickers-Werbung. Und dann fährt die Werbung so ganz langsam neben dem fetten Typen, mit der so bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. Mann, und er immer so nebenbei so. Hä? Ich hab schwere Knochen. Ja. Und der Typ im Auto immer so, na, hier, Bock? Ja. Das ist echt tatsächlich, also als ich noch... Oder auch so die Brille so runternehmen und so angucken, so nach dem Motto, wir wissen beide, wir wissen beide, dass sie die Werbung nicht brauchen. Ja, es wird passieren. Die Frage ist nur jetzt oder später. Lieber jetzt. Ist aber tatsächlich so, wenn ich weiß noch, als ich fett war, als ich so richtig so ein fettiger Fettwurstmann war. Versuch gerade einen Ball darzustellen. Ja. Die Weihnachtskugel, die menschliche Weihnachtskugel. Ja, aber dann ist man so durch die Stadt gelaufen und dann hast du so einen Typen, so dieser klassische so einen klassischen türkischen Bazar, wo man unterwegs ist. Und dann gibt's den Nougat-Mann. Ja, dann hast du so einen Typen, der hat einen Stand aus Nougat. Ja. Und einfach weißes Nougat. War Nougat-Mann gerade ein ganz, ganz fieser Ausdruck für einen afroamerikanischen Mitbürger? Nein, einfach. Nee. Der verkauft Nougat, so weißes Nougat. Nee, doch schon Nougat. Ja, weißes Nougat, schwarzes Nougat, braunes Nougat. So alle Regenbogenfarben stehen da. Und Nougat ist ja einfach pure Kalorien. Einfach. Und wer sich einfach so puren Nougat in sein Mundloch reinschiebt, der hat eigentlich eh schon verloren. Ja. Man einfach sagt so, nee, nicht Nougat-Schokolade. Ich kann auch Butter mit dem Löffel essen. Ja, nicht Nougat-Schokolade, nicht irgendwie Marzipan mit Nougat, sondern einfach nur Nougat. Und da läuft man vorbei als fetter Mensch und der Typ nickt einem so zu, so wissen, so. Na? Nimm's schon. Und dann nimmt er auch so mit der puren Hand, nimmt er so ein Stück Nougat und wirft es hinterher. Mir wirklich so. Ja. Aber du kannst auch nicht wegrennen, weil du fett bist. Nee, überhaupt nicht. Ja. Und du natürlich leckst es dann vom Boden. Natürlich. Klar. Aber das war bei mir als Fettwanst immer so ein Moment, wo ich so dachte, so, nee, das gönne ich dir jetzt nicht, du Schwein. So, dass du mir so als, von allen Menschen, die da vorbeilaufen, von allen schönen Frauen, von allen Kindern und alten Leuten, dass du dir genau mit deinem Terminator-Blick aus der Masse so den Fettsack rausholst und dem so zunickst, so diesen, na, Bock auf einen Milchshake und du so, ja, diesen, aber ich will nicht. Bei diesen XXL-Läden auch immer so geil, wenn du als Fettwanz ja, auf den XXL-Laden zuläufst, dann aber nebenan doch ins normale H&M reingehst und dann so der Verkäufer schon vom Land steht. Ja, genau. Und, ja, so, und dann von die Außensicht und fünf Minuten später wieder der Walk of Shame. Und dann in den anderen Laden reingehst. Der Walk of Shame. Aber das ist auch so eine Sache, ja, da war neulich mal Werbung für ein XXL, so ein XXL-Zalando im Internet. Und das, da war die Werbung, der Testimonial war ein Basketballspieler. Und er meinte so, ja, mein Name ist Vanga Burgiswan und ich bin 2,30 Meter groß und ich kann nicht in den normalen Laden gehen, also gehe ich zu xxlshop.de. Ja. Und dann dachte ich mir, auch ich bin 2,80 Meter groß, mhm, warum nicht mal da reingucken und einfach lange T-Shirts. Ich liebe lange T-Shirts, weil ich das so selten habe und so selten finde. Mein T-Shirt ist immer ein bisschen zu kurz. Ich sehe aus wie so ein bauchfreier Typ. Yeah. So kurze Shirts hat einfach. Sehr kurze Shirts. Und dann, du hast schon ganze Trends generiert. Auch so diese kurzen T-Shirts und diese kurzen Hosen, die man jetzt gerade trägt. Alle von Stefan Tietze angefangen. Aus Versehen kreiert. Ja, ja. Ja, ja. Auch diese hässliche Brille hat alles Stefan. Okay, alles klar. Und dann war ich in diesem Laden und dann hatten die nur Dinge, die in die Breite gehen. Ja. Das heißt, die haben mit diesem Basketballer die komplett falsche Zielgruppe angesprochen. Ja. Weil das ist ein Athlet, das ist ein Sportler, mhm, der ist also ganz anders gebaut als die Zielgruppe von xxlshop.de. Ja. Warum nehmen die nicht einfach so Rainer Kallmund dessen nicht dahin und sagen, boah, Alter, man spricht ja auch dann anders als Vetter. Ja. Wenn ihr Scheiß braucht, dann geht dahin. Aber dann nehmen die so einen langen Basketballer. Warum? Wo ist denn da die Idee dahinter? Das ist schwierig, ne? Weiß ich nicht. Es gab keine Sachen für lange Leute. Es gab nur für sehr dicke Leute. Ja, ja. Aber das ist echt der größte Walk of Shame. Oder auch der Walk of Shame ist auch, ich glaube, so die Top 5 Walk of Shames. Die Top 5 Walk of Shames. Platz Nummer 5. Als Kind in der Erwachsenenabteilung Kleider einkaufen. Klassisch. Yay. Sich schön auf die Rolltreppe stellen. Doch, kenne ich ganz gut. auf die Rolltreppe stellen und sagen, ich bin viel zu jung und mir passt das alles in die Länge überhaupt nicht, aber ich bin so fett. Hier muss was für mich gefunden werden. Das ist wirklich das Allerschlimmste. Ja. Platz Nummer 4, auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber gibt's. Da gab es früher immer in München, ich war als Kind in München unterwegs, und da gibt es zwei Läden, die eine Rutsche haben. Und zwar gab es immer den, Marketing hat gut funktioniert, so einen Schuhladen. und dann gab es noch den O-Blätter am Stachus. Und da gab es früher, das war so ein Spielzeugladen und da gab es auch eine Rutsche. Ja. Und die Rutsche ist mittlerweile gesperrt. Die Rutsche gibt es immer noch, aber da sind lauter Bälle drin und da kann man nicht mehr drin rutschen, sondern da werden Bälle verkauft. Und da hab ich auch mal gehört, die Rutsche wurde gesperrt, weil da ein Kind gestorben ist. Gestorben und das ist halt wirklich die harmloseste Rutsche der Welt. Also wirklich so eine ganz leichte Neigung. Wenn du nicht gerade wie ich immer mit Butter eingeschmiert warst, kommst du da sowieso nicht voran. Und da stehst du nicht. Und da war auch der Walk of Shame so als Kind, so du rennst zur Rutsche, setzt dich rein und du merkst, nope, ich bin zu fett, ich werde mich hier drin nicht bewegen können, das ist einfach zu klein und dann auszusteigen und ja, die Treppe runterzulaufen, ja, neben exakt, allen anderen Kindern, die runterrutschen. Ich bin im Spaß bei die Treppe hochgelaufen, es war aber schon kurz vor 6, also kurz ja, vor, die macht zu, bin nach oben, die Ampel sprang auf rot, als ich oben angegangen war und bin die Wendeltreppe wieder 10 Minuten lang runtergelaufen, ja, weil die halt zu war. Das ist der Nummer 3 Walk of Shame. Nummer 3 Walk of Shame auf jeden Fall. Auf einen Fünfer hochzugehen und dann wirklich und sich neben allen vorbeizudrängen. Das ist doch ziemlich hoch. Hui, und dann wieder runtergehen. Ja, ja, vor allem alle anderen stehen ja auch wirklich ganz nah aneinander und wollen da hoch und diese Leitern sind nicht dafür ausgelegt, nein, dass zwei Leute nebeneinander stehen, nope, können. Deswegen musst du dich so durchdrängeln so, und alle gucken dich an und sehen dich und sehen, nee, der bringt's nicht. Auch ein Walk of Shame, ich weiß nicht, ob es Platz 2 wert ist, aber eine zu enge Hose nehmen, ja, und dann zu faul sein, seine Hose wieder anzuziehen und in den Laden zu gehen, sondern mit der zu kleinen Hose, die offensichtlich viel zu klein ist, ja, wo man also alles sieht, Knie, Waden, so mega eng, weil die offen ist oben und dann einfach wieder in den Laden geht und sich die größere Nummer rausnimmt, ja, und dann wieder zurück in die Kabine geht. Ja. Auf jeden Fall Platz 2. Das stimmt. Platz 1, Florentin. Wenn man eine Top-5-Liste aufmacht und keinen Platz 1 hat. Sehr gut. Das ist der Walk of Shame. Der Walk of Shame, das spricht wirklich Walk of Shame. Wir haben jetzt aber übrigens, weil Florentin, muss man sagen, wird wieder fetter. Ich habe heute ein Bild gesehen von einem halben Jahr von dir. Wow, schlank, attraktiv, man sieht die Wangenknochen mal. Hat Florentin die Wangenknochen? Ja, hat er. Und jetzt ist sie wieder weg. Einfach so. Haben sie die Luft aufgelöst. Und deswegen führen wir jetzt ein Essenstagebuch. Ich bin Ernährungsberater meinerseits und fühle mich da auch in der Pflicht, ist nicht, ein bisschen darauf zu achten, dass du ein bisschen dich in die richtige Richtung entwickelst. Wir haben hier, Florentin am 23.11. 2 Bounty. Muss das sein? Weiß ich nicht. Ja. Cola-Fläschchen. Naja, Moment mal, das möchte ich kurz erklären. Es ist ja auch immer so ein psychologisches Ding. Du gehst nach dem Essen, hast du einfach Bock auf was Süßes, gehst schön zum Snackbär und holst dir ein Bounty. Ja, Klassiker. Dann, Tarkan der Spack, sagt noch, hey, ich gehe zum Snackbär und soll ich immer was mitbringen? Und dann sagst du natürlich, ja klar, bring mir ein Bounty mit. Ja, doch, bringst du immer ein Bounty mit. Warum sagst du mit Bounty? Ja, wenn du die Bounty Chance hast, du klar. Du hast ja im Essen Bounty in mein Mundloch geschoben. Dann musst du jetzt nicht schon wieder einen Bounty in Auftrag geben. Ich kann da nicht Nein sagen. Ja, für mich ist, wenn jemand mir was anbietet, dann nehme ich das auch. 2 Bounty, dann Cola-Fläschchen. Warum kann es nicht ein Wasser sein? Glas Wasser, hm? So, ihr müsst euch vorstellen, wie ich gerade vorwärts von meiner Bommelmütze wedel. Ja. Dann ein Sojagurt-Joghurt-Mandel. Okay. Ja, der ist okay, der hat nicht viel. Der ist okay, schlimm. Hat nicht so viel. Edamame, auch okay. Geht. Sind nur Böhnchen. Sind es Erbsenschoten? Ja, sowas in der Richtung, ja. Spinat mit Erdnusssoße und 6 Sushi-Dinger und eine Banane hinten dran noch. Ja. Ja gut, man kann auch sagen, entweder Banane oder 2 Bounty oder halt. Ach komm, das ist aber nicht so schlimm, oder? Sushi ist nicht 24.11. so schlimm. 8 Buffetgänge. Ja gut, aber das war ein kleiner Teller. Acht Buffetgänge, 19 Nippon. Hast du gegessen? Eine Kirschtasche, ein Lebkuchenmännchen und ein Brezel. Das war was war am 24.11. los? Und das ist nur die Zeit, in der wir zusammen sind, ne? So, morgens und abends. Und am Wochenende habe ich nur irgendwann bei 13 Nutella-Croissants habe ich irgendwann auch aufgehört zu zählen und dann kamen auch keine Meldungen mehr, weil er erstmal in Koma angesagt war, glaube ich. Am Wochenende kam dann irgendwann gar nichts mehr, obwohl wir abgemacht haben, dass du mir immer schicken sollst, was du gegessen hast. Kam dann irgendwann aus Scham nichts. Ja, es stimmt schon, ich bin schwach und es wird auch nicht besser. Es ist das einfach schlimm. Das war das Florentins Essenstagebuch. Fettshaming. Er hat sich so mit Essen. Ja. Ja, Fettshaming. Ah, nicht schlecht. Aber, obwohl wir gerade bei Florentins Leben sind, heute die große Florentin-Folge. Ja. Du hast dir ein Digitalpiano bestellt und ich finde das toll. Ja, es stimmt. Du gehst unter den Musikanten. Richtig. Du klimperst ein bisschen in meinem Haus rum. Du hast dir eins geholt, wo ich sehr dankbar bin, im Namen von allen Nachbarn, mit einem Klinkenstecker. Du kannst über Mikrofon hören. Genau, da auch nochmal ganz herzliche Grüße an, vielleicht finde ich ihn auf Anhieb, einen netten Hörer, der mir geschickt hat einen Hinweis, und zwar auf eine Technologie, die sich Silent... Ein Eis? Ach nein. Hier, Josephine, @expletivum hat mir geschrieben, @Pommes Rüppel, und dann finde ich auch sehr schön, ernst gemeinte Lösung deines Klavierproblems, weil... Dankeschön. Vielen Dank, Josephine, und auch vielen Dank, dass du die Einsendungen, die an mich so in deine Regel kommen, richtig einschätzt. Zu 95% kompletter Bullshit. Komplett unbrauchbar. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Oft schicken mir Leute so Ausschnitte aus Videos und nur so ein Lachsmiley und dann irgendwie so ein Ausschnitt aus einer 12-stündigen Doku und bei Stunde 8, Minute 14 oder so, dann so den Timer getrackt bei dem Link. Und dann klickst du da drauf und passiert irgendwas und okay, ist das jetzt eine Anspielung auf irgendwas, was ich jemals gesagt habe? Virus, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und dann das ist aber manchmal, und das entdecken gerade speziell bei Spotify viele neue Leute, viele neue Hörer. Ja. Und die manchmal glauben die, dass man sich an alles erinnern kann, was man in dieser Zeit gesagt hat. Und dann kommt so, boah, wie ihr in Folge 2 über die Schiefertafel gesprochen habt, das war mega geil. Ja. Und ich denke mal die ganze Zeit so, das klingt so ganz seltsam, so ganz andere Welten. Das ist, ich stell mal vor, gehen auch Leute zu John Williams und sagen dem so, ja, das war geil, also damals bei dem einen Film dieses genau. Das war großartig. Ja. Dann würde ich sagen, wir sind so genial wie John Williams. Genau, aber es klingt natürlich so ein bisschen arrogant, aber es ist auch dann Leute so, ey, ihr habt ja in Folge 4 gesagt, wir sollen euch schreiben, ob wir Mandeln mögen. Ja, ich mag Mandeln. So. Alles klar, cool, dankeschön. Yay, mir ich kann mich nicht mehr im Ansatz an irgendwas daran erinnern, aber vielen Dank dafür. Wir lieben jede Post. Aber Josephine hat mir auch geschrieben, Silent Piano, eine Technologie hat sie mir geschickt, die es ermöglicht, ein Klavier in ein Silent Piano zu verwandeln, sodass man nichts mehr hört, weil irgendwie diese Hämmer, die auf die Seiten hauen, ersetzt werden durch irgendwelche digitalen Abtaster oder sowas. Vielen Dank dafür, ist aber nicht mehr nötig, denn ich habe mir in der Zwischenzeit ein Digitalpiano bestellt. Yay, ganz Marken leise. Yamaha. Ich habe mir lange überlegt, ob ich es machen soll. Bei mir ist es immer so, ich will was, also auch vielleicht ein kleiner Tipp an dich, vielleicht auch für die Leute da draußen. Ich will was und dann schreibe ich mir das in den Kalender und sag mir, okay, heute ist der Tag, ich will Digitalpiano. Und dann stelle ich mir einen Wecker für in 2 Wochen. Wenn du es immer noch willst. Und wenn ich es in 2 Wochen immer noch will, dann kaufe ich es. Sehr guter Tipp. So. Nicht hundertprozentig treu geblieben, weil ich habe nach einer Woche schon angefangen, Klaviernoten zu bestellen. Und hatte dann schon Noten und habe dann gesagt, so, ja, soll ich mir jetzt noch ein Klavier kaufen? Ja. Und habe es mir dann auch geholt. Aber es wird sehr interessant und es wird bald angeliefert und da wird bestimmt eine tolle Anekdote folgen. Ich teaser jetzt schon mal, weil das Ding ist sau fucking schwer und wird nur an die Bordsteinkante geliefert. Und ich muss es dann auch in den 3. Stock tragen. Und ich wollte dann so da anrufen und sag so, ja, aber wenn die das dann liefern, kann ich denen dann auch so 20 Euro geben, dass sie mir das in den 3. Stock tragen oder so? Also ich wollte das nicht so fragen, so dieses, ist es respektlos? Das ist genauso, wie wenn man bei einer Massage anruft und sagt so, für einen Zwanni würden sie mir nochmal schön meine Hoden streicheln oder Huni oder nicht oder so. Also nur den Stand-Up-Bit, das war ein kleiner Test. Oh, mehr davon könnt ihr im Stand-Up erfahren. Aber man will ja so ein bisschen, man will ja so ein bisschen vorfühlen. Ne? Man weiß ja nicht, ob das dann respektlos der Person gegenüber ist. Ja, habe ich schon verstanden. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Es wird auf jeden Fall interessant, aber mal gucken und dann kann ich ja drauf. Und dann werde ich auf jeden Fall, weil das ist total abgefahren, das hat ganz viele Funktionen und das kann auch aufnehmen und so. Und dann werde ich euch aber warum mal ein hast Stück du so ein schweres Dingeln bestellt? Es gibt doch mega geile Stage-Pianos. Ja, ich will aber auch Pedale, ich will pedalieren. Kannst du auch pedalieren damit? Ja, ich will aber so ein, ich will auch was hermacht. Ich will so ein schmuckes Ding. Ich will so, das war ja auch die Idee von der PS4, dass es nicht nur, also eine PlayStation an sich, dass es nicht nur eine Konsole ist, sondern auch ein Möbelstück. So, es ist so Plazy, Klavierlack, so, und es hat sowas schwarz und es ist ansehnlich und es sieht erwachsen aus. Und man will auch so ein Ding rumstehen haben. Und ich habe eh nichts in meinem Zimmer. Ich habe gar nichts. Deswegen kann ich das auch gut gebrauchen und unterbringen. Ich habe eine Katze, die da jetzt tot rumliegt, weil die gerade am Sterben ist, wie du gerade gesagt hast. Das ist ein Thema, über das möchte ich nicht reden, das ist ein anderes Thema. Meine Katze, die mir meinen Fischposter runtergerissen hat, das Biest. Und alles, sowieso alles kaputt macht, was ich irgendwo an die Wand hänge. Deswegen bin ich mit dem Klavier weiter los. Recht safe. Aber ich werde euch was einspielen. Ich werde euch was Kleines einspielen und dann kann ich ja ein kleines Soundbite mitbringen. Nee, wir können das mal machen, dass du eine Folge scorest. Also, dass wir sprechen. Boah, das wird aber, glaube ich, mega schwer, mega nervig. Ab Minute. Übrigens, vielleicht erinnern sich manche Hörer an die Folge 13 mit der Ukulelen-Folge, wo wir das Ganze mit der Ukulele. Mega nervig irgendwann, aber können wir ja mal machen. Ich freue mich drauf. Wie zum Beispiel ein Podcast, der das macht, ist Spontanea Nation. Falls ihr Bock habt auf neue Podcasts. Paul F. Tompkins. Tompkins interviewt erst einen Gast und improvisiert dann mit ihm Szenen. Lustige Geschichte. Ich höre Podcasts immer beim Einschlafen und ich höre oft Spontanea Nation. Ich bin noch nie bis zum Impro-Teil gekommen. Never. Ja, das dauert tatsächlich ein bisschen. Never. Weil ich schlafe ein, bevor das kommt. Ich höre das ganze Interview, was auch schon manchmal lustig ist, muss ich mal auch schon manchmal schmunzeln. Und dann mache ich immer aus, weil ich dann einschlafe oder so. Aber dann höre ich mir doch nicht nochmal alles an, um dann zum Impro-Teil zu kommen. Ja, das stimmt. Und ich kann auch nicht beim Impro-Teil anfangen, weil ich davor das alles vergessen habe. Der erwartet dabei, dass du 2 Stunden in einem Stück Podcast hörst. Das macht doch niemand. Aber es ist auch erstaunlich, weil da werden nicht immer nur Comedians interviewt, sondern auch manchmal einfach so Schauspieler, so von Walking Dead, der Asiate oder so war da, ist da dabei. Und es sind jetzt keine Comedians oder ausgebildete Improvisateure oder sowas, aber die sind trotzdem immer echt lustig in den Impro-Szenen. Also das ist wirklich erstaunlich. Schneide davon mal eine Scheibe ab. Ja, dankeschön. Aber auch da, wo man sich denkt, so deutsche Leute, die man einladen kann, irgendwie selbst Comedians, wo man nicht weiß, in so einer Impro-Szene, ob die das hinkriegen würden. Ich meine, Impro hat in Deutschland keine Grundlage und keine Kultur, aber trotzdem, ich finde es immer wieder erstaunlich, strange, ne? Wie lustig Amerikaner irgendwie sind. Die sind sehr lustig. Abgefahren. Die sind echt lustig. Ich war am Wochenende in Berlin, deiner Heimatstadt. Berlin. Da wurde ein Herz. Big B, dickes B. Berlin, ja, Berlin. Oh, ein Traum. Habe mich noch gefragt, ich habe nämlich eine alte Dokumentation über Berlin gesehen und der Sprecher spricht die ganze Zeit so: Berlin, Berlin, Riesenstadt Berlin. Ja. Warum? Also, weil heutzutage ist der beste Sprecher jemand, der so spricht. Auch wenn ein Auto, kennt man ja, diesen tiefen, all diese schönen Anforderungen. Bitte erfüllt. Ein Bit. Das ist der beste Sprecher, tief, langsam, überpronunziert. So. Ja, ja, ja. Aber der damalige beste Sprecher und dachte, was machen Sie zu Beruf? Ja, na gut. Und dann diese ganz enge, sehr, sehr aggressive, spitze Stimme. Kann es einen technischen Hintergrund haben? Hab ich auch gedacht, ja. Wahrscheinlich technisch, weil man dachte, weil die am besten durchkommen. Also, weil niemand den Bass. Wahrscheinlich die Frequenzen konnte. Oder so, ja, aber das kann die, schon aber sein. Aber haben die tief gesprochen? Hatten die im echten. Ich mich frage mich, hatten die damaligen Sprecher im echten Leben eine angenehme Sprechstimme? Da dachte man, den hört man auf 18 Meilen Entfernung. Den, komm, komm in die Sprecherkabine und sprich mal hier den Text ein. Merlin, Merlin! Riesenstadt ich weiß Berlin. Nicht, weil, heutzutage ist ja so die Authentizität immer so als enorm großer Wert da. Irgendwie so im Fernsehen sagt man, ah, der ist authentisch, den mag ich. Oder auch so bei Podcastern, oh, die reden ja so authentisch. Ich glaube, das ist ein recht neuer überhaupt Positivwert, dass irgendwas authentisch ist. Ja. Ich glaube, früher war es eher so ein, man setzt eine Maske auf, wenn man vor der Kamera ist. So natürlich, weil wer will denn den Depp sehen? Ja, auch wie die so. Moderiert haben, die Leute damals. Ja, aber auch so und im Radio. Jetzt hören wir die Band, die jeder gerne mal mag ja. und die da gerne mal sehen will. Wir freuen uns auf die Beach Boys. Viel Spaß. Ja, absolut. Aber auch so bei, auch schon in, bei Aristoteles oder so, auch so Rhetorik okay. oder so, da war ganz... Alles klar. Mein Gott, ey, wir müssen uns nicht mal dümmer stellen, als wir sind. Okay. Man, da war es auch so, dass sie gesagt haben, okay, Redner irgendwie, klar, es ist eine ganz andere Figur, Stilmittel irgendwie und die kannte man auch und die kannten die Zuhörer auch und es war irgendwie so eine Kunst des Redens und ob der authentisch ist oder nicht, scheißegal, so der hatte eine Meinung zu vertreten. Richtig. Und das war sein Auftrag und, man könnte und das sagen, hat er gemacht. Man könnte sagen, erst mit Brecht fing es an, das epische oh. Theater, da mal auf, oh. da mal zu sagen, man bricht Nein. mit dieser Maskerade auf. War auch Nein, mit, das hat mit Unge angefangen. Mit Unge, einfach ein authentischer, echter Entertainer, der vor der Kamera steht ja. und sein eigenes Leben zeigt. Ja. Und man auch, ja, dieser Switch in der Rolle des Entertainers, ne? So diese ganzen YouTuber, die wir heute sehen, man sagt dann immer, die bereiten sich ja gar nicht vor, die sind ja gar nicht lustig, aber das ist ja auch gar nicht die Anforderung. Das ist einfach nur geteiltes Sozialleben, weil die Kinder treffen sich heutzutage nicht mehr, sondern haben einfach ihre Freunde, sind die Leute im Internet. Und die erzählen dann halt so, ja, ich war heute einkaufen und ich habe mich mit dem Moni getroffen. Das, was man sich mit den Freunden erzählen würde, erzählt ihnen halt Unge. Und wenn man da so mit so einer Entertainer-Sicht, mit so einer Fernsehproduzenten-Sicht drauf drückt, ja, das ist ja alles trivial, dann verfehlt man den Punkt, weil es ist kein Entertainment. Weil darum geht es nicht. Genau. Es geht einfach nur um die wollen, ausgelagertes die zusammen Minecraft, Spiel. Die zocken im Internet zusammen. Genau. Das ist cool. Und du erwartest von deinen Freunden ja auch nicht die Mega-Lines oder die tollen Referenzen, sondern einfach eine gute Zeit. Aber ist es nicht der falsche Weg, sich in so eine unpersönliche Freundschaft zu entwickeln, die speziell für Unge auch fälschlich verstanden werden kann? Er denkt, er hätte 1000 Freunde, aber eigentlich ist er ganz allein. Eigentlich ist Unge allein in Minecraft. Diese ganzen kleinen Männchen, die darum, diese kleinen zweidimensionalen Männchen, die darum dödeln. So. Sind das Freunde? Kann das ein Freund ersetzen? Leute, die Good Game oder Hi schreiben am Anfang, dann am Ende schreiben Bye, danach zwischendurch schreiben GG. Sind das Leute, die dich weiterbringen im Leben, die, mit denen du die Erfahrungen durchleben kannst? Das klingt jetzt nicht sondern nicht progressiv. Naja, es ist ja die Frage, ob er sich nicht auch als Projektionsfläche sieht, die er ja ist. Ja? Ich meine, also ich weiß nicht, ob du jetzt als Pornostar dir auch denkst, oh, ich bin die attraktivste Frau der Welt, weil denen ist ja auch klar, dass es im Endeffekt scheißegal ist. So, du musst halt, brauchst halt nur gewisse Features und zu denen du dir einen runterholst. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du die begehrenswerteste Frau bist, weil es einfach nur eine Projektionsfläche deiner Fantasie und du nur so ein Model bist, wo dann im Endeffekt entweder in der Mode dann die Kleider dranhängen. Ich finde es gut, dass du, wenn du über dich als Porno-Darsteller sprichst, von dir als Frau sprichst. Ach so, nee, ich dachte fand ich jetzt ganz interessant eigentlich. Die ich konsumiere, aber ja. Ach so. Ja, ich weiß es nicht. Was konsumierst du so für Pornos? Midget. Midget. Midget, Helikopter, Midget. Ja, glaube ich. Fucks not his father. Helikopter, Midget. Midget, Midget, Midget on Midget. Midget climbing into tall midget, giant vagina. Large midget. Midget with medium-sized dick. Yeah. I love those medium-sized midgets. I love midgets. Love them. Warum gibt es eigentlich nicht die Umkehrung von Midget? Ich meine, wenn es eine Hormonstörung gibt, dass man kleiner ist, warum gibt es nicht das Gleiche in die andere Richtung, dass man halt größer ist? Ja, hab ich ist? Ja. Naja, aber du bist ja noch normal. Du bist ja groß. Ich bin sehr groß. Du bist einfach ein großer Normaler. Du bist, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen kleinen Menschen und Midgets. Aber es gibt Riesenwuchs. Aber das hört irgendwann bei der Größe auf und geht dann mehr in so Gliedmaßen über. Das heißt, die haben dann sehr vorstehende Augenbrauen und so sehr vorstehende Gesichtsmerkmale. Hm. Also das sondert sich in anderen, auch große Fingerknöchel und sowas. Weil das, weil irgendwann die Wachstumszwischenräume, die haben ein gewisses Maximum bei Menschen. Du brauchst ja, um zu wachsen, Zwischenräume. Deswegen, um zu gucken, ob dein Kind, wie groß dein Kind will, kannst du die Hand röntgen lassen. Und dann siehst du, wie groß die Zwischenräume sind zwischen den Knochen. Und dann kannst du sehen, wie groß das wird. Ach, das kann man sehr früh rausfinden. Deswegen gibt es bei Menschen ein Maximum, eine Maximalgröße. So, und wenn der Mensch aber immer noch wächst, weil irgendwas auf die Hypophyse drückt, auf die Hormone, das ist eine endokrine Krankheit, kann man ja mal sagen. Was geht denn bei dir eigentlich ab? Du hast heute Morgen schon Hypophyse gesagt. Wo kommt das her? Ich kenne mich damit aus. Aber warum? Weil ich was bei mir gemessen wurde, weil ich sehr groß war schon sehr, sehr früh, dachte man sich, wow, ist es ein Erzieher oder ist es noch ein Kindergartenkind? Und dann hat man mich in die Hand geröntgt, ich habe mir das alles erklärt. So. Bei mir war es mal andersrum. Ich habe meinen Zivildienst mit Kindern geleistet und dann saß ich auch am ersten Tag am Tisch und dann saß ich da rum und alle haben das Essen bekommen und das Kind neben mir fragt, hey, wer ist denn das neue Kind? Ja, okay, nice. Autorität schon mal direkt alles im klar. Keller, einfach nice. Ich wiege einfach das Vierfache davon irgendwie, trage 3 Brillen irgendwie, hab Abitur oder so. Wer ist denn das neue Kind? So, fuck you, Alter. Fuck you, ja. Der geht rum. Aber bei Schlangen ist es ja nicht so. Schlangen werden ja immer größer. Die werden einfach immer, immer größer. Und deswegen sind die auch teilweise manchmal richtig groß, 20 Meter lang und riesen dick. Weil die alt sind einfach. Ja, weil die einfach nie aufhören zu wachsen. Wie geil ist das denn? Weil die halt... die sich halt immer häuten und dann einfach eine neue Haut kriegen. Wie cool das auch wäre, wenn die ältesten Menschen die größten wären, so dann sieht man genau, wie groß Menschen sind, wie alt Menschen sind. Ja, wir haben ein bisschen sperrig, oder? Nee, ich finde das aber cool. Wenn so die ganz alten Menschen, die kaum mehr gehen können, einfach so, die viel größer, auch wenn die der U-Bahn dann umkippen, weil die manchmal noch nicht an der Stange sind, um sich festhalten zu können, dass einfach so 3,80 Meter große ja. Wesen sind, die man dann mit so ganz vielen kleinen Leuten aufstellen muss, auch mit so Seilen, ja. kann man die dann automatisch an den dranhängen, schon auch zur Sicherheit, kann man dann die wieder hochbringen in so eine aufrechte Position. Ja. Mit so großen Rollatoren ziehen die ja durch die Städte. Das wäre schon eine coole Vorstellung. Ich fände es ganz sinnvoll, ja. Finde ich auch. Ich war am Wochenende in Berlin und ich war in der Oper und es ist, muss man mal wirklich sagen, das ist wirklich was man jedem mal gönnt, diese Erfahrung. Warst du mal in der Oper? Ja. Ich finde es gibt so ein paar Gepflogenheiten, die ich ganz interessant finde. Und zwar zum einen das Husten. Ja. Also das Husten in der Oper ist wirklich, was hat mich da beeindruckt. Gehört dazu. Das ist wie eine Sprache. Eine eigene, auf der Bühne ist es ein eigenes Stück, aber das ganz andere Stück und das teilweise spannendere Stück spielt eigentlich im Zuschauerraum. Weil irgendwann, also die Ouvertüre wird gespielt und irgendwann ist ein Punkt erreicht, so ab Minute 2, wo das Publikum denkt, ach fuck it einfach. Und dann fängt der erst an zu husten und dann brennt so eine da gibt es so ein Epizentrum und dann von da aus gesehen sendet es so eineUstwelle aus und das sind ja vornehmlich alte Menschen, die das dann gucken. Und dann die ordentlich mal husten. Komplett doch. Aus. Und dann husten aber alle mal ab, weil die denken, okay, ich huste jetzt ab oder unterbewusst vielleicht auch vom Stück schon mal und dann geht das wirklich los und dann sind aber alle in so einem Hustkreislauf. Wenn man mal anfängt zu husten, weiß man auch oft, okay, es geht weiter jetzt, man muss weiter husten und dann das ganze Stück durch wird nur gehustet. Ja. Und dann, wenn man hustet, hat man so Angst, dass man Gespräche anfängt mit anderen, so auch von der Loge herab kann man, du hustest zurück und so. Das ist ganz interessant, aber finde ich wahnsinnig cool. Ja. Und Leute, die Bravo rufen, Bravo zwischendurch. Ja. Was sind das für Menschen? Ja. Und sind es nicht eher Menschen, die selber wollen, dass ihnen mal jemand Bravo zuruft? Ja, stimmt schon. Ist es nicht eher so eine wahnsinnige Selbstdarstellung? Eine Steigerung dieses Phänomens habe ich schon mal erlebt und von vielleicht dem unsympathischsten Menschen, den ich je aus der Ferne gesehen habe, der nämlich, und am Ende kommen ja die ganzen Schauspieler, im Theater war das Schauspiel nochmal raus, und dann kam die Schauspielerin, die Hauptrolle gespielt hat, und da hat jemand Brava gerufen. Weißt du, nicht Bravo, hey. Sondern Brava, aber einfach zeigt so, ah, ich verstehe, was die Worte heißen. Ich bin Lateinlehrer! Ja, oder Italienisch. Okay. Brava, wo einfach denkst so, fuck stimmt. you, einfach so. Ich, weißt du, stimmt Italienisch, ne? Man muss einfach irgendwie, es gibt ein Level, ich habe nichts dagegen, wenn Leute Fremdworte benutzen und Hypophyse sagen oder Aristoteles zitieren und so. Da habe ich an sich nichts dagegen. Aber es gibt schon Level, wo man auch nicht mehr erwarten kann, dass die anderen mitziehen. Das stimmt. Dass man natürlich stimmt das. Und es wird wahrscheinlich in irgendwelchen Oper für Dummies-Ratgebern auch gesagt, Brava. Dass es so sein wird. Aber einfach sagt, mein ach, Gott, da kann doch niemand Gott. So das einfach. Du musst nicht allen zeigen, dass du der krass bist. Das fand ich aber auch schon immer unangenehm. Gerade. Wo man so aus Spaß, haben wir mal angefangen, uns auf Latein zu begrüßen. Weil es ist so schön bieder, ja. Salve. Ja. Und dann gab es aber diesen einen, der Latein besonders ernst nimmt aus der Klasse, der dann immer Salvete gesagt hat, weil halt mehrere Leute da waren. Das war genauso. Oh, da tritt einem echt alles. Ach Gott. Aber Bravo zu Ruhe. Auch mitten im. Aber ist es üblich, mitten im Stück, dass wenn eine Arie besonders überhaupt gut gesungen nicht. Wurde, nicht. Dann klatscht man, fand ich schon seltsam, und dann klatscht man und dann ruft jemand Bravo! Überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich mal so ein Buch durchgeblättert, in so einem, wie muss ich mich im Theater verhalten, wo muss ich in der Oper, steht immer ganz in Fett, du hältst deine fucking Fresse und deine Hände ja. still, bis das Stück vorbei ist. Klar, natürlich bei Opern mit Aufzügen und Vorhängen und Pause und so, vor der Pause kurz klatschen, aber nicht wertend, also nicht, je besser dir es gefallen ist, desto länger klatschen, sondern bei der Pause aber das kurz seltsam. Abklatschen, zack, dann Pause und am Ende kannst du klatschen, so viel du willst, lange Ding gedöns. Vor der Pause war das auch ganz seltsam, da kamen die halt nochmal raus. Also da kamen schon die ersten nochmal raus und haben sich schon verbeugt. Ach was. Und zwar Hauptdarsteller, die halt danach auch noch eine Rolle gespielt haben. Das ist haben. Ja mega scheiße. Was, das ist ja mega total der Bruch auch in der Version. Mega. Und dann war halt gerade eine Frau, die von ihrem Mann beim Fremdgehen erwischt wurde. Und dann kamen die beiden, die sich gerade gegenseitig hassen, offensichtlich, kamen an Hand in Hand raus und haben sich verbeugt. Ach, wie lame ist das denn? Wie lame ist das denn? Und die Person, die gerade gestorben ist, kommt nochmal raus. So, oh, ich glaube, die kommt nochmal im mit Stück. So einem Messer mit so einem Messer im Bauch. Ups. Nervig. Ja, fand ich mega nervig. Aber das war echt interessant. Krass. Also ich habe eine Oper gesehen, die war so mega modern. Das war Zauberflöte, was ganz seltsam war, weil es total ist eigentlich dieses super bunte, alte, altmodische Stück mit diesen tollen, mit großen Kleidern und so. Ja. Das war halt mega modern, habe ich mal in so einer ganz postmodernen Version gesehen. Und halt jetzt der Maskenball von Verdi, was echt ein strange Stück ist. Auch weil es nicht so, ich muss sagen, Les Misérables hat mehr Tiefe gehabt. Also wirklich durchaus mehr Tiefe. So, wie meinst du, von der Handlung? Oder von der Handlung. Von der ganzen, also mit Les Misérables hatte ich zwischenzeitlich echt Probleme, dem Ganzen zu folgen. Weil noch ein Charakter reinkam und so. Und das alles irgendwie so geschichtlich auch ganz interessant war. Aber der Maskenball, null. Das ist wirklich, ein Mann will umgebracht, also ein König wird umgebracht werden. Dann steht er aber auf. Will umgebracht werden? Nee, oder wird umgebracht, soll umgebracht werden. Wird ein Anschlag auf den geplant. Er plant einen Maskenball. Steht aber heimlich auf die Freundin seiner besten Freundin. Seines besten Freundes. Da kommt so eine Wahrsagerin ins Spiel. Die sagt, der Freund wird ihn umbringen. Alle lachen, haha. Freund bringt ihn um, weil er mit seiner Freundin erwischt wird. Also ganz, ganz einfaches. Ja, manchmal müssen ja, muss der Plot gar nicht so kompliziert sein. Muss gar nicht so kompliziert sein. Aber hat leider auch. Also ganz, man erwartet immer so eine Unzugänglichkeit. Das will ich damit sagen. Man hat manchmal ein bisschen Angst, weil es so unzugänglich sein könnte, ist es nicht. Aber zum Thema Applaus und Applausordnung. Es gab mal die Situation in der Sowjetunion, auf dem Höhepunkt der großen politischen Morde und irgendwie jeder in der Partei wurde verdächtig, Detonat gewesen zu sein. Ja. Und überall wurden Leute erschossen und überall war Paranoia und Spione und irgendwie die ganze Partei wurde gesäubert. Gab es mal die Situation, dass nach einem Vortrag von irgendeinem Parteifunktionär die ganze Gruppe natürlich aufgestanden ist und applaudiert hat und gejubelt hat und niemand aufhören wollte zu klatschen. Weil man natürlich nicht der Erste sein wollte, der aufhört zu klatschen, weil das zeigt natürlich, dass du den Vortrag nicht so toll fandest. Und es war die Situation, dass wirklich minutenlang Leute standen und geklatscht haben und es einfach nicht aufgehört hat. Es tut auch irgendwann echt weh. Ja, aber weil du musst ja auch wirklich richtig alles geben, weil natürlich auch Leute beobachtet haben, wer klatscht da nicht. So genauso wie du bei Nazis geguckt hast, wer macht keinen Hitlergruß. So, der war am nächsten Tag weg. So, und da ist natürlich auch klar, wer macht da nicht so mit, wer grölt nicht so laut. Und dadurch bist du manchmal in so einer Sackgassensituation, dass sie einfach nicht aufhören, weil niemand aufhören will. Und tatsächlich war es so, nach 20 Minuten oder so, hat dann irgend so ein Firmenvorsteher aufgehört zu klatschen, alle anderen haben aufgehört, der Typ war für 10 Jahre im Gulag. Ja, einfach verloren. Einfach so. Aber irgendjemand muss halt aufhören. So. Muss aufhören. Du kannst halt nicht den Rest des Regimes klatschen. So. Das ist einfach so ein weirdes System, das irgendwann einfach in so eine Sackgasse kommt. Aber dann merkt man doch, bei sowas merkt man doch, dass das politische System für einen Arsch ist. Einfach. Dass es komplett das Falsche ist, wenn man sich in so Sackgassen manövriert. Ja klar, aber das ist halt auch ein. Weißt du, das passiert halt manchmal, dann gehen halt Leute drauf, die es nicht verdienen, aber im Großen und Ganzen ist es halt, glaube ich, in der Denkweise so, fuck it. Das finde ich nicht schlecht. Einfach so, eine ganz unangenehme Situation. Ja, mega. Weil er ist eigentlich der Held, ne? Er ist eigentlich für alle anderen gestorben, weil, oder halt 10 Jahre in Haft gekommen und fast gestorben wahrscheinlich. Wie lange würde das denn gehen? Weil man klatscht jemand leise. Oder sieht so, nee, du darfst nicht leise klatschen, sobald du leise klatscht, bist du Verräter. Naja. Guck mal, wie gut ich gerade klatsche und hört ihr was? Das sehr laut. Hört ihr was? Ja, gut. Du hast natürlich recht. Du wärst, glaube ich, ein guter Kommandist gewesen. Ja. Nee, abgefahren, also. Ach ja. Irgendwann war ich im Museum auch und dann, das war echt ein cooles Museum auf der Museumsinsel, wo man diese Ägyptenabteilung hat, wo auch Nofretete steht. Ich weiß nicht, dieses neue Museum oder so heißt es, glaube ich, einfach. Und da, wie, so eine Nachbildung oder was? Nee, so Nofretete steht da. Die echte Mumie oder was? Ja, diese Maske der Nofretete halt. Ah ja. Ja, die Totenmaske oder was? Totenmaske, genau. Und dann gibt es da diese coole Abteilung, wo diese ganzen Sarkophage stehen und diese ganzen alten Steintafeln und diese ägyptischen Figuren und sowas. Und man kennt ja, wenn man an Ägypten denkt, denkt man immer an die Sphinx, die keine Nase mehr hat. Ja. Und man denkt, haha, lustige Geschichte, haha, Asterix, hat die bestimmt mitgenommen, Obelix. Und dann guckt man mal durch die Reihen im Museum und dann habe ich da eine Figur entdeckt, die auch keine Nase hatte. Und dann habe ich mich mal umgesehen und noch 10 andere Figuren gesehen, die alle keine fucking Nase haben. Ja. Und dann habe ich mal geguckt, woran das liegen könnte. Habe es gegoogelt Und die erste Erklärung hat sich ein bisschen leicht gemacht, weil die hat gesagt, ja gut, die sind alle sehr alt und irgendwann werden die mal alle vorne übergekippt sein und auf die Nase gefallen sein. Ja. Und dann ist sie weg. Und die andere Erklärung war, dass die Ägypter dachten, dass die ganze Energie, die Lebensenergie in der Nase steckt. Und wenn die nicht wollten, dass jemand wieder aufersteht, haben die mit der Nase abgeschlagen, beziehungsweise seine Totennachbildung in die Nase abgeschlagen. Aber entweder müssen Ägypter also per Definition alle mega die Säcke gewesen sein, weil sie ihre Leute gehasst haben. Mhm. Also alle unbeliebt sein oder wahnsinnig schusselig, dass sie alle immer vorne überfallen lassen. Aber repräsentiert denn die Sphinx eine konkrete Person ja, oder ist es so eine Art Gottheit? Oder ich denke ist schon. Ist es so eine Art Katze oder nicht? Ja, das weiß ich nicht genau. Ja, es ist eine Art Katze. Also deren Gottheiten sehen ja immer aus wie Tiere. Ja. So. Aber ich weiß nicht genau, weil die, ja, vielleicht. Ich würde sagen, dass die Nase einfach das exponierteste Körperteil des Kopfes ist und halt irgendwie. Nee, aber die haben auch so krasse, die haben auch so richtig krasse Kopfgeschmücke teilweise. Mhm. Auch so mega ausdefinierte Haare, wo man denkt, wie kann das, das kann unmöglich gehalten haben. Ja. Aber die Nase ist weg. Die sind einfach, alle Nasen sind weg. Ich dachte mal, es wäre ein Sphinx-Problem, es ist ein Ägypter-Problem. Mhm. Wo sind die Nasen hin? Barely any noses. Aber stimmt das mit diesen ganzen Fallen bei den Pyramiden und so, oder ist es Hollywood? Oder haben die wirklich Fallen gebaut in den Grabräuber? Ich finde wahnsinnige Angst vor Grabräuber. Ja, aber ich finde es so merkwürdig, dass man das alles so vorausplant. Ja. So, weil man denkt ja auch so, die Pyramide ist ja mitten in der Stadt, wo die leben, oder nicht? Die liegt ja nicht irgendwo am anderen Ende der Welt, so wie jetzt bei Indiana Jones. Die haben da ja gewohnt. Also das, und die kriegen was das, für fucking Riesenstädte. Ja, und die Pyramide wird ja auch bewacht werden und so. Du hast ja jetzt auch nicht irgendwie im Reichstag in Berlin irgendwie so Fallen dem Kanzlerzimmer. Falls du die Kanzlerin umbringen willst, musst du durch irgendwelche Schlangengruben durch. So, die sind ja bewacht von mobilen Menschen so. Ja, ja. Also warum denn immer diese Fallen bauen? So? Die, die rechnen, als ob die dachten, dass sie untergehen. Ja, eben. Und die, dann die müssen ja gedacht haben, falls wir mal alle ausgestorben sind, wow, I'm gonna stop you there. Warum, Osiris, hey. Warum sollen wir aussterben? Nee. Naja, falls irgendwie der Nil überfließt und wir alle ertrinken, wow, was ist ja, das denn? Ja, auch diese Mumien, dieses, wir müssen es mumifizieren, um es für die Nachwelt, dieses komplette Fixieren auf das, was nach dem Tod ist, ja. Dieses, die haben ja mehr Zeit damit verbracht, irgendwie Leute zu mumifizieren, als mit Körperhygiene oder so ein Scheiß. Glaubst du, je beschissener ein Leben in der Gesellschaft ist, desto größer ist der Kult in Leben nach dem Tod? Weiß nicht, die hatten, glaube ich, ein ganz gutes Leben, die Ägypter. Meinst du echt die Ägypter? Klar. Die hatten ja total beschissenes Leben, Sand den ganzen Tag. Nee, hatten die ja. Die hatten die nicht mehr im Nil gelebt, wo ja auch alles grün war und so. Haben krasse Städte gehabt, die haben krasse Infrastruktur gehabt, die haben fast alles erfunden, die haben Hygiene, haben die tatsächlich sehr groß geschrieben, die hatten kaum Krankheiten, die waren ein ganz gutes politisches System, die waren ganz schön am Start. Und dann dachte ich auch, warum sind die dann untergegangen? Aber die haben irgendwie 2000 Jahre haben die gelebt. Ja, länger als du. Länger als ich. Länger als die Deutschen. Ja. Die gibt's noch nicht so lange. Das stimmt. Die waren schon ganz. Weißt du, wir gehen irgendwann unter, also oder Europa oder so. Man kann sich das mal nicht vorstellen. Deswegen finde ich es so merkwürdig, dass die immer davon ausgegangen sind, dass, weil man denkt ja schon, das System, das man hat, ist das Beste. Weil du kannst dir ja nichts Einzige, vorstellen, was danach ja, genau. kommt. So. Ja, ist auch die Frage, wie sehr man Bock hat, Dinge für die Nachwelt aufzuheben. Ja, auch diese ganze, wie gesagt, diese ganze Grabräuber. Prophylaxe, das ganze Malen auf Stein, die haben ja auch Papyrus gehabt und so. Und das war alles unfassbar haltbar. So als ob die wussten, wir gehen unter, aber ihr könnt alles von uns nachgucken. Aber ist es jetzt nicht irgendwie so rückwärts konstruiert? Sind nicht die Ägypter das einzige Volk, von dem wir noch was wissen, gerade weil die so sind? Ja, gibt ja auch andere und alle Völker. Anderen Papyrus-Volker sind einfach weg, von denen wissen wir nicht. Die Imker und so. Die Imker. Entschuldigung. Die Imker, die haben in Honig geschrieben. Ich habe mich ganz kurz disqualifiziert für jegliche historische Diskussion. Aber ich hätte vielleicht noch, wo wir gerade was vom Theater hatten, vielleicht noch einen Platz 1 zu unserer Walk of Shame. Ja. Denn es ist ja so, beim Theater gehst du ja raus und verbeugst dich ganz am Ende und dann gehst du wieder hinter den Vorhang und wenn die Leute noch klatschen, geht man nochmal raus und verbeugt sich. Und ich habe aber selber ein paar Mal so Laientheater gespielt und dann bist du hinter dem Vorhang und musst immer abschätzen, klatschen die jetzt noch genug, um nochmal rauszugehen oder nicht? Und es war ein paar Mal so, du gehst raus und in dem Moment, in dem du den ersten Fuß auf die Bühne setzt, hören die auf zu klatschen und du bist aber schon rausgelaufen und läufst nochmal raus in ein komplett stilles Publikum. Guck und dich einfach nur an. Verbeugst dich und die so, ach so, jetzt. Und dann klatschen zwei Leute von der Q&A. Die Eltern klatschen. Ja, jetzt nochmal, Q&A oder gibt's Poster oder was? Ja. Und du so, verbeugst dich nochmal und rennst so schnell es geht weg. Das Allerschlimmste, so, bei professionellen Theatern ist es ja so, dass der Vorhang aufgehalten wird. wenn man wieder zurückgeht. Weil manchmal wird man auch vor geschlossenem Vorhang wird er davor verbeugt. Und dann war das bei mir aber so, dass niemand sich irgendwie dafür verantwortlich gefühlt hat, den Vorhang aufzuhalten. Und du findest, weil das ist der Plan eines Vorhangs, die Öffnung nicht. Ja, ja. Und dann stehst du ganz da, hast dich gerade verbeugt, aber den besten Moment, alle, Oma hat Tränen in den Arm und du gehst so langsam zurück und dann, dann läufst du einfach mit dem geschlossenen Vorhang, dann drehst du dich um und suchst wie wild, suchst einfach in diesem großen, schweren Samtvorhang, suchst du die Öffnung, findest du nicht. Das Problem. Ach, Showbusiness, ne? Theater, die Bretter, die Welt bedeuten, das ist schon was Feines. Ich hab echt überlegt, ob ich Theaterspiel anfangen soll. Ich hab da echt Bock drauf, mal wieder. Wollen wir eine Theatergruppe teilnehmen? Ja, ich hab wirklich Lust drauf, das mal wieder zu machen. Ich will es professionell machen. Wenn ihr irgendwo in Köln eine geile Landtheatergruppe kennt oder habt oder so, oder seid. Ich kenne auch sogar ein paar Leute. Lass mal hingehen einfach. Theaterakademie. Ich habe leider nicht so viel Zeit, aber an sich. Einen Tag abends oder so, weiß nicht. Einfach mal hingehen, ein bisschen mitproben, so ein kleines Stück, irgendwie so eine Nebenrolle spielen, habe ich schon mal Lust drauf. Ist auch nicht schlecht, ne? Ist ja auch so eine Kunst des komplett Vergänglichen, ne? Die führt man einmal auf und dann ist es weg. Ja. Genauso wie Tanz oder, da kommt ein Zettel rein von unserer Redaktion. Okay. Kommt gerade ein Zettel rein. auf dem steht. Es kam gerade ein Zettel rein. Das war lustig. Mir wäre beinahe die Tasse aus der Hand gefallen. Oh, wunderbar. Vielen Dank an die. Kani Rund, danke für die böse Hand aus der komischen gesprungenen Scheibe. Aber ist ja so ein bisschen, ist das eine Rebellion gegen diese ganze Digitalisierung, gegen dieses Posten auf Instagram? Das Theater rebelliert, glaube ich, nicht. Ich glaube, wenn etwas nicht rebelliert, dann ist Theater. Ich glaube, alles andere rebelliert gegen das Theater, aber ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob das. Aber ja, also schon. Ist schon mal cool, wieder was Vergängliches zu haben. Also ich finde es auch cool, dass man nicht Dinge manchmal nicht fotografieren darf und so, sondern einfach mal dann am Start sein muss. Mhm. So, das finde ich schon ganz cool. Ja, finde ich auch. Vergänglichkeit. Ja, wir konservieren gerade alles. Ja, diese Instagram-Kultur finde ich scheiße. Ja, ist ein bisschen blöd zu sagen, ne? Mhm. Aber ist schon okay. Man kann mal auch eine Meinung haben, die andere auch schon geäußert haben. Ja. Das ist erlaubt. Aber ich habe überlegt, ich erlebe jetzt mal wieder mehr am Wochenende. Also der Berlin-Trip hat mich schon viel erlebt. Bist du auch einfach alleine nach Berlin? Nee, ich musste da auch für die Uni so ein Interview führen mit einem Zeitungsmenschen. Es war ultra spannend. Wow. Am Girly. Girly? Ja, und da habe ich leider einmal Fehler Barbie gemacht. Girl, sage ich oft. Da habe ich zu lange jemanden angeguckt, der mir offensichtlich Koks verkaufen wollte. Ah. Und wenn du den zu lange anguckst, dann denken die, der will offensichtlich, was auch eine relativ beschränkte Weltsicht ist. So, ich weiß nicht, was er verkauft, aber ich habe ihn angeguckt und das ist ein Fehler. Weil dann denken die, du willst was von denen kaufen. Ja. Und dann gucken die dich an wiederum und denken dann, du wärst mit denen so in einer Blickkonversation und gucken dich wiederum so an, dass du die weiter anguckst und so. Und beide haben keine Ahnung, was der andere will. Und dann ist er sehr lange hinter mir hergelaufen, wollte mir Koks verkaufen. Ist eine Verfolgungsjagd ausgebrochen irgendwie. Dann bin ich halt weggelaufen und hab dann das Interview gemacht. Aber er war auf Koks, er war schneller. Ja, er war nicht schnell. Kannst du nicht davon laufen. In so einem brennenden Schweif an mir vorbeigelaufen. Ja. Aber auf dem Weg zurück im Zug saß vor mir eine junge Mutter mit ihrem Sohn, Jason. Mhm. Und es war so ein bisschen, Programm. Er hat mich auch immer getreten, hat dann geguckt, wie ich das finde. Und ja, ich war begeistert. Also mein Gesicht hat Begeisterung ausgestrahlt. Aber die Mutter war clever. Sie hat nämlich, sie hat ihn manchmal geschlagen, clevere Mutter. Und dann hat sie einmal eine sehr spannende Drohung ausgesprochen. Sie hat nämlich gesagt: Jason, du hörst es auf, den Jungen zu treten, sonst hole ich den Luftballon raus. Okay. Und weder Jason noch ich wussten so, wir haben beide so gleich geguckt, die Mutter an. So, was heißt Will ich das? Wissen, was der Luftballon Will ist? Ich den Luftballon? Und ich dachte, aber er hat sofort aufgehört. Ja. Was ist zwischen den beiden vorgefallen, dass der Luftballon Jason so eine Angst macht? Krass. Schreibt es in die Kommentare. Aber ich würde es echt gern wissen. Ja. Weil, oder heißt es sowas wie, sonst, weiß ich nicht, deine Strafe ist Spaß. Ey, das war so eine ganz alternative Erziehungsmethode, keine Ahnung. Ja. Aber was ist es denn für eine Art von Strafe? Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht vor der Fahrt einfach so einen Luftballon aufgeblasen hat, da so ein Gesicht drauf gemalt hat. Jasons und Gesicht drauf. Und dann so, das bist du. Und dann so eine Nadel und pop. Und das bist du in Hamm-Westfalen. Ja. Bam. Ja. Schlecht. Nee, fand ich auch nicht so schlecht. Das fand ich echt ganz lustig. Jason. Aber so, die Erziehungsmethoden sind echt ganz spannend. Da steigt man auch nicht mehr so ganz durch. Da war neben mir waren auch so eine Familie mit Kindern und die haben gerade Mathe gelernt oder sowas. Und dann hat der Vater, also die waren noch sehr klein und konnten kaum Mathe, und dann hat der Vater immer sowas gefragt, wie, ja, was ist denn 2 plus 3? 9? Richtig. Was ist denn 2 mal 6? 10? Richtig. Und das ging stundenlang. Und was ist da der Plan dahinter? Ich verstehe, ich war kurz davor zu sagen, nein. Das war alles falsch. Die Antworten waren 9, 12, 3, 7 und Wurzel aus 3. Ja. So. Was ist denn das Problem mit euch? Warum, was ist denn der Plan dahinter? Vielleicht, dass man sowas wie die Freude am Lernen, ja, dass die man einfach mal sagt, dass die Mathe mit positiven Gefühlen verbindet. Ja, oder aber so. ist die Freude nicht mehr vorbei, wenn man denkt, ja, ich kann jetzt offensichtlich Mathe, habe ich durchgespielt, ich kann alle Lösungen, ja, sind richtig. Ich meine, vielleicht merken die sich gar nicht das, was sie sagen, sondern sie merken sich nur das Gefühl in dem Stadium oder so. Ach, und dann verbinden sie das mit irgendwie so Zuspruch spannend. Oder so. Ja. Und ich fand das so falsch, weil im ganzen Zug da haben sie die Augen wieder so, alle werden so skeptisch, so. Moment mal, 2 mal 6 ist doch nicht 10. Alles, was ich jemals und auch so die Leute, die Geschäftsmänner haben angefangen, ihre Excel-Tabellen zu löschen. Ja, genau. Delete. Nope, verkaufen. Die ganzen Zahlen an alles, was ich jemals geglaubt habe. Alles stimmt nie mehr. Ja. Nee, stimmt schon. Das fand ich ganz seltsam. Ja, bei mir war es letztens ganz komisch, mit dem Zug gefahren und man weiß, das ist immer so eine Frage, wie ist man ein guter Mensch oder nicht? Weil da war so ein Zug und das war wirklich so, als hätte jemand den ganzen Zug genommen und so seitlich geneigt und alle Menschen, ja, wären auf eine Seite gefallen. Auf der einen Seite des Zuges waren alle Plätze leer, dann wurden die immer voller und auf der anderen Seite waren sie so voll, dass die Leute gestehen sind und irgendwie überall auf dem Boden saßen. Warum und sind irgendwie Leute rumgesaßen. Gestanden, haben nicht gesagt, ich gehe jetzt auf den Platz. Weil die wahrscheinlich nicht wussten, dass auf der anderen Seite des Zuges die Plätze frei sind. Wie an, ach so. Du meinst hinten und vorne oder meinst ja, du ja, genau, und hinten links? Und vorne, okay. Ende und Anfang des, okay, Zuges, so. Ich dachte gerade, ja, okay. Und dann kam, und ich war am Ende und habe einen freien Sitzplatz gehabt und bin nach vorne gelaufen, um mir irgendwie schön doppelseitige Snickers irgendwie in meine Mundfresse zu schieben. Oh, und Florentins Essenstagebuch. Macht mit auf tumblr.com/florentins. Und bin durch alle durchgelaufen und habe halt gesehen, dass da ganz viele Leute stehen und halt irgendwie dann aufeinander sitzen und so. Und ich dachte mir immer so, ist es jetzt meine Pflicht, ihnen zu sagen, dass auf der anderen Seite noch ganz viel frei, nein, ist oder nicht? Oder kommt noch mehr? Es kommt noch ein Dankeschön, unsere. Oh, da, wir haben heute eine fantastische Redaktion. Oh, nee, ich will die Bären. Nee. Das ist ja clever. Gummibären, ne? So wie Erdbeeren und Waldfrucht. Ja, denk mal an Lachgummi und Weingummi. Denk da mal darüber nach. Ja, die Fresse. So, auf jeden Fall war es dann die Situation, dass ich nicht genau wusste, wie ich mich verhalten soll. Und ich habe dann überlegt, oder kommt noch mehr? Kommt noch mehr? Oh, Dankeschön. Okay. Oh, ein Snickers. Und, wer ist das denn? Ich weiß wirklich nicht. Und 22 Cent. Hier reicht uns gerade irgendeine mysteriöse Hand in unser Aufnahmekabinchen. Ja, meine Mutter hat gesagt, wenn ich mir eins gelernt hätte, dann soll ich keine Süßigkeiten von Fremden annehmen. Ich glaube, sie hat auch gesagt, die durch das kaputte Fenster, das gesprungene Fenster, Süßigkeitenpakete reicht. Na, auf jeden Fall, ich wusste nicht und ich habe mich dann dazu entschieden. Ich bin dann durchgelaufen und habe dann den ersten gesagt, so, auf der anderen Seite ist noch viel Platz, aber ich habe es dann irgendwann noch aufgehört, weil du kannst nicht 100 oder, Leuten sagen und das ist echt. Oder du gehst nervig zu den Leuten, wo kaum jemand sitzt und sagst denen, da hinten ist alles voll und gehst wieder. Ja. Mach's einfach. Ja. So, was das ausgelöst hat. Aber es war dann so, ich wollte dann nicht so arrogant, also ich hatte dann immer so Angst, arrogant zu wirken. Deswegen habe ich immer so getan, als würde ich mich an den Leuten so ganz unangenehm eng vorbeidrücken und dann aus so einer Gehässigkeit, also so, ja, aber auf der anderen Seite ist immer noch Platz, so. Mir war es lieber, aus einer Gehässigkeit es denen zu sagen, so dass, wow, ich das Arschloch bin. Das ist sehr deutsch. Ja, aber nee, aber damit sie die Chance haben, ihre mangelnde Kompetenz der Zugfahrt, Ärger, auf mich zu spiegeln, dass sie sich nicht selber eingestehen müssen, oh, jetzt bin ich ja doof da. Weil ich kenne es nämlich, wenn mir jemand helfen will, dann reagiere ich trotzig und sage, nee, brauche ich nicht. Wenn ich ganz viel in der Hand habe, ja, so am Supermarkt, und dann die Frau sagt, ja, brauchen Sie eine Tüte, dann sage ich erst recht, nein, brauche ich nicht. So, das ist scheiße und irgendwie total spontan intuitiv, aber um den Leuten das zu ermöglichen, habe ich die Arschlochrolle genommen, damit sie das nicht machen müssen. Kennst du das denn, das Gefühl im Kino, dass du hoffst, dass jemand auf deinem Platz sitzt? Ja, ach, das ist das schönste Gefühl der Welt. Ey, auch und Zug. Dann, ja, im Zug auf deinem reservierten Platz, ich hoffe, und das ist so deutsch und das, ja, ist so scheiße, aber ich hoffe, dass da jemand sitzt auf meinem Platz, dem ich sagen kann, mein schöner Sitz ist auf meinem Platz. Ja, ich war am Wochenende auf dem Gästeliste Geisterbahn Live-Podcast tatsächlich in Köln und es war echt cool und da hat Donny erzählt, dass es ihm immer, wenn er mit dem Zug fährt, total unangenehm ist und dass er hofft, dass niemand auf dem Platz sitzt, den er reserviert hat, weil es ihm immer so unangenehm ist, die Leute anzusprechen. Ich dachte mir, nein, du hast es nicht genau verstanden. Das, du hast Comedy nicht verstanden. Das ist doch das Wunderschöne. Nee, du hast Deutsch sein nicht verstanden. Ja. So, du gehst ja nicht mehr, bitte lass ihn da sitzen und dann so, Entschuldigung, das ist mein Platz. Und dann in diese leeren, weil die Leute setzen sich ja hin und denken sich, oh, ich habe einen Sitzplatz. Dann in der nächsten Haltestelle kommen alle und setzen alle leeren Plätze noch frei. Und dann denkt er sich, fuck, jetzt kann ich mich nicht mehr umsetzen. Und denkt dann, scheiße, hätte ich mich woanders hingesetzt. Und das ist das Schönste, so dieses oder Recht haben. Noch ein gutes Gefühl ist, wenn du nur eine Sache im Supermarkt hast, irgendwie ein Wasser kaufst, und dann stelle ich mich immer an die Kasse, wo jemand davor ist, mit dem meisten Gegenständen, der immer sagt, gehen Sie doch vorbei. Weil man halt nur eine Sache hat in der Hand. Dann sagen ja oft Leute, wollen sie nicht vor, weil ich habe so viel. Dann wird man vorgelassen. Ja. Wie cool wäre ein Flashmob, wo ganz viele Leute mit nur einer Sache in der Hand stehen und dann an dem vorbeigehen. Den immer so nach hinten kegeln. Ja, und dann lässt er den natürlich alle vor. Der kann den danach, er kann ja nicht irgendwann sagen, Schluss, dich mit einem Gegenstand lasse ich noch vor, alle anderen nicht mehr. So, er muss ja alle weiterlassen. Wie oft wurden auch schon zwei Leute vorgelassen, drei, dann muss er vier machen. Aber was, wenn so also unbemerkt, es werden einfach immer mehr und dann stellen sie sich auch wieder hinten an und so, gehen wieder in den Supermarkt. Das ist echt eine lustige Idee. Wenn er so zwei Stunden bei jemand steht, der Leute vorbeilassen muss, weil er nicht reinkommt. Das ist echt eine lustige Idee. Schade, dass Flashmobs so ein bisschen out sind. Ja, mega. Schade. Oder auch mal Leute vorlassen, die wesentlich mehr haben als man selbst. So. Ich finde auch lustig, Musical ist ein Flashmob am falschen Ort. Ja. So am denkbar falschen Ort. Na gut. Alles klar. Ja, ein bisschen Denker. Oh, ich habe eben die Nachricht bekommen, dass die Entschädigung dafür, dass in der Küche eben so viel Lärm war draußen, haben wir die Snacks bekommen jetzt. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt gehört habt. Lärm in der Küche. Wir hoffen nicht. Vielen Dank, dass ihr diese Woche auch wieder mit dabei wart bei uns, als es wieder hieß, Stefan Titzler und Florentin Will singen haben den Spaß. Podcast-UFO. Nächste Woche gibt es eine Special-Folge, da könnt ihr euch drauf freuen. Da gibt es was ganz Tolles. Da gibt es nämlich eine kleine autobiografische Folge. Ach, machen wir es nächste Woche schon? Ja, ich würde schon sagen. Nächste Woche geht es nämlich, und da könnt ihr alle Fragen, die ihr zu dem Thema habt, könnt ihr stellen. Es geht nämlich um Stefans Binky sagt Bu-Zeit. Stefans Bandzeit. Meine wilde Bandzeit. Bandzeit. Mittlerweile hat er seine Jungfräulichkeit wieder zurück, aber damals ging es richtig durch, da ging es richtig zur Sache. Frauen, Alkohol, Erfolg. Drogen. Er war im Fernsehen. Binky sagt, Bu war die große Nummer. Der hat angesagt, das ist Scheiß damals. Und Stefan in Carmen hat sich natürlich auch verändert dadurch. Ne? Er erzählt uns ein bisschen aus seiner Bandzeit. Ihr könnt alle Fragen stellen. Wie wird man so berühmt? Wie kommt man dahin? Warum habt ihr euch beworben? Schreibt sie an die E-Mail-Adresse florentinwill@btf.de. Einfach mal gucken, was passiert. Ja. Und wir freuen uns alle auf die nächste Folge. Ja, schreibt alle eure Fragen. Ich werde sie alle stellvertretend für euch fragen. Ich werde aber bei allen sagen, kann ich nicht darauf antworten, aus irgendwelchen strafrechtlichen Gründen. Boah, das war ein wilder Ritt. Oh mein Gott. Ja. Bis nächste Woche. Freut euch auf die nächste Folge. Bis dann. Macht's gut. Ciao.